Viele Männer treten oft sehr betreten ihren Heimweg an. Ich weiß das, weil ich viele Männer kenne. Wie sie sich ihr Brot verdienen, ihre Vorgesetzten fürchten, sieht man doch an ihren Mienen. Und sie haben dann kein Saitenspiel zur Hand, keine Leier, können nicht der lieben Frau ein Ständchen bringen und von Minne singen. Haben sich gestritten, etwa auf der Suche nach Zusammenhängen. Haben Krieg und Frieden, Geld und Geist, Gut und Böse auf den Kopf gestellt. Haben alles ganz genauestens untersucht und die Welt mit Bier begossen. Waren hoch berauscht und sind dann tief gefallen. Worte. Nichts als Worte blieben übrig. Eine Lösung finden wir ja heute doch nicht mehr, sagen alle dann am Schluss, treten dann betreten oft den Heimweg an. Und nicht nur das, denn sie haben festgestellt, jeder hält den eigenen Nabel für den Nabel dieser Welt. Dennoch, jeder geht allein nach Haus, genau wie ich. Und wenn ich dann in der Türe stehe, bin ich zwar kein Troubadour, habe keine Leier und kein Saitenspiel zur Hand, doch es singt mir mein Gefühl und es sagt mir mein Verstand. Zwiebelschälende Ophelia, Hemdenbügelnde in meinem Reich, sieh ich kehr geschlagen heim, Nähmaschinen trampelnde Penelope, Abfalleimer schleppende an meinem Hof, Graubrot schneidende, schenke mir dein Lächeln. Denn ich habe wieder mal erfahren müssen, dass du immer recht hast. Ich hab wieder mal erfahren müssen, dass du alles besser und im Voraus weißt. Ich hab wieder mal erfahren müssen, dass man sich auf niemanden verlassen kann. Ich hab wieder mal erfahren müssen, dass man manches ruhig verpassen kann. Kragenknöpfe suchende Ophelia, Blumen ordnende in meinem Reich, sieh, ich stehe in der Tür, Kinderstrümpfe stopfende Penelope, Hintertreppen putzende an meinem Hof, Schularbeiten überwachende, bitte mich zu Tisch. Denn ich habe wieder mal genau erlebt, wie ich dich vermisse. Ich hab wieder mal genau erlebt, dass du immer mir zur Seite stehen musst. Ich hab wieder mal genau erlebt, dass du nicht ersetzbar bist. Ich hab wieder mal genau erlebt, dass das Glück mit dir unschätzbar ist. Kleiderändernde Ophelia, klügste Frau in meinem Reich, setz dich neben mich. Sehr geduldig wartende Penelope, einziger Mensch an meinem Hof, alles Ahnende, ich hör dir zu. Kaffee kochende Ophelia, Teppich saugende in meinem Reich, du und ich und du. Betten machende Penelope, Licht ausknipsende an meinem Hof, Markttänzerin, komm, wir gehen zur Ruhe.